Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Feuerteufel. Es kommt selten vor, dass Leute aus den umliegenden Gemeinden bei mir Hilfe suchen. Nicht etwa, weil es auf dem Land bessere Privatdetektive gibt, ganz im Gegenteil. Aber die Leute auf dem Land haben die Angewohnheit, alles zuerst mal unter sich zu regeln. Und das gilt auch für Mord und Totschlag. Ich war deshalb überrascht, dass Herr Schildknecht mich aufsuchte. Er kam von weit her in mein kleines Büro. Draußen war es klirrend kalt. Ich bot Schildknecht einen Whisky an. Danke, aber ich habe gerade eine Entziehungskur hinter mir. So sehen Sie auch aus. Haben Sie es im Hals? Ja. Ich hab's in der Nase. Ich bin der Gemeindepräsident von Grünwil. Was denn? In Grünwil hat man einen Säufer zum Präsidenten gewählt. Wieso denn nicht? Was glauben Sie, wie viele Politiker haben Alkoholprobleme? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die meisten eine ganze Menge Probleme haben. Und vor allem, dass sie eine noch größere Menge Probleme verursachen. Ja. Ich möchte gerne im kommenden Jahr wiedergewählt werden. Ehrlich gesagt, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, nicht mehr Gemeindepräsident zu sein. Ich muss einfach wiedergewählt werden, verstehen Sie? Vielleicht sollten Sie es mal mit Rebirthing versuchen. Wahrscheinlich werden Sie dann feststellen, dass man Ihnen in einem früheren Leben zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Vielleicht waren Sie früher mal eine Heuschrecke. Wissen Sie, niemand mag Heuschrecken. Und um das zu kompensieren, sind Sie heute Politiker. Ich sage immer, seid lieb zu den Heuschrecken, sonst werden sie uns eines Tages regieren. Ich sehe schon, sie machen sich allerlei Gedanken. Das gefällt mir ja. Ich denke nämlich auch oft nach. Einfach so, Sie verstehen. Auf die Zusammenhänge kommt es nämlich an. Richtig, Herr Schildknecht. Und wo ist der Zusammenhang zwischen Ihrem Auftauchen in meinem Büro und meiner Wenigkeit? Natürlich. Es geht um den Feuerteufel von Grünwil. Er wütet seit einem Jahr. Für Teufelsaustreibungen gibt es spezialisiertes Personal. Jemand zündet seit einem Jahr Höfe und Häuser an. Die Leute leben in Angst, einige sind schon weggezogen. Wenn das so weitergeht, werde ich abgewählt. Dieser Feuerteufel vernichtet mein Lebenswerk. Wieso? Gehören Ihnen all die Häuser? Nein, aber das Gemeinwohl. Ich meine, ich habe gestaltet, die Gemeinde geführt. Verstehen Sie? Und jetzt ist das alles in Frage gestellt. Sie glauben, dass Ihre politischen Gegner die Häuser anzünden? Ich glaube gar nichts. Ich möchte, dass Sie ermitteln. Die Polizei hat schon alle Einwohner mindestens 4-mal befragt, ohne Erfolg. Vielleicht ist es ja ein Polizist, der die Brände legt. Eher unwahrscheinlich. Die meisten Brände werden von Leuten gelegt, die in der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten. Sehr gut. Ermitteln Sie. Ich bezahle Sie aus der Gemeindekasse. Das bringe ich durch bei der Gemeindeversammlung problemlos. Ich erkundigte mich, ob seine Gemeinde auch kurz vor dem Bankrott stand, wie der Staat und alle größeren Städte. Aber Grünwil ging es offenbar ganz gut. Mir sollte es recht sein. Ich kaufte mir in einem Secondhand-Shop einen dicken Wintermantel und gefütterte Handschuhe. Dann bestieg ich den Überlandbus, der mich nach Grünwil brachte. Es war eine dieser Gemeinden, die von weitem nach nichts aussahen. Und je näher man kam, umso sicherer wurde man, dass der Anblick von Weitem nicht getäuscht hatte. Vor mir ging ein Mann, der Langlaufskis auf den Schultern trug, offenbar ein Tourist. Als er sich umdrehte, glaubte ich, an einer unheilbaren Krankheit der Hornhaut zu leiden. Maloney, was für eine Überraschung. Machen Sie hier auch Urlaub? Nie im Leben würde ich hier Urlaub machen. Ich habe in einem Prospekt gelesen, dass diese Gemeinde das bevorzugte Reiseziel von Polizisten ist. Muss wohl daran liegen, dass hier sogar skifahrende Polizisten als kulturelle Bereicherung empfunden werden. Ja, ja, wunderschön ist es hier. Diese Luft und die Loipen da oben im Wald. Herrlich, sage ich Ihnen. Schade, dass Sie sich keine Skis leisten können, Maloney. Ich leiste mir sogar wie jedermann ab und zu einen Polizisten. Die sind billig zu haben. Gerade neulich stand wieder einer an der Straße. Der bot sich für einen 20er an. Der arme Kerl konnte es sich nicht mal leisten, in der warmen Stube bestochen zu werden. Typisch Maloney. Während die meisten Menschen hier nur einfach schauen und genießen, müssen sie mit ihren Ausfälligkeiten alles runtermachen. Ich spottete noch ein wenig über seinen gelben Anzug mit den großen Löchern darin. Offenbar hatte er sich von der Schweizer Skinationalmannschaft inspirieren lassen, die als Käse verkleidet durch die Stangen wedelte. Wir gingen noch eine Weile schweigend nebeneinander weiter, bis sich auch noch Herr Schildknecht zu uns gesellte. Sehen Sie da hinten, Maloney? Der Hof von Steiner. Abgebrannt vor 3 Monaten. Und da rechts, das ist das Haus von Bischofberger. Vor 2 Wochen brannte es da zum 2. Mal. Ein Wunder, dass bis heute niemand verletzt wurde. Wovon redet der Mann? Ist das ein Kollege von Ihnen, Maloney? Das ist der Gemeindepräsident dieses Kaffs hier. Ich muss doch sehr bitten, wir sind eine prosperierende Gemeinde. Genau. Toll, wie hier alles prosperiert. Schauen Sie doch den Wald da hinten, Maloney. Na no. Ist das nicht ein bisschen viel Rauch für den kleinen Kamin des Hauses da vorn? Tatsächlich, da brennt es. Das darf doch nicht wahr sein. Sandra! Gehört das Haus Sandra? Nein, das ist mein Haus und Sandra ist da drin. Ihre Tochter? Wie alt ist sie? 22, Sandra ist nicht meine Tochter. Schnell, die Feuerwehr. Sandra, hoffentlich ist dir nichts passiert. Er schrie wild herum und rannte los auf sein Haus zu. Schon nach wenigen Metern landete er auf der Nase. Die Lage war zwar ernst, aber dennoch konnte ich mir ein herzhaftes Lachen nicht verkneifen. Oft erlebt man es ja nicht, dass Politiker flach auf die Nase fallen. Der Polizist half Schildknecht wieder auf die Beine und fiel dabei selber hin. Es war ein herrliches Schauspiel. Aus dem Haus schlugen jetzt immer größere Flammen. Es war an der Zeit, etwas zu unternehmen. Das Feuer konnte in 1 Stunde gelöscht werden. Die sich im Haus befindende Sandra konnte sich in Sicherheit bringen. Sie war ideal gekleidet für das Casting bei einem Sexfilmproduzenten. Schildknecht war das ziemlich peinlich. Dennoch stellte er sich schützend vor die junge Frau und hüllte ihren Körper in seinen Mantel. Bitte? Er schaute fasziniert den Löscharbeiten zu. So fasziniert, dass der Polizist auf mich zukam und mir etwas ins Ohr flüsterte. Ich mache jede Wette, dass die junge Dame eine heimliche Pyromanin ist. Haben Sie ihre Augen gesehen? Die ist vom Feuer so fasziniert wie die Maus von der Schlange. Schon möglich. Sie können die junge Dame ja verhaften lassen, aber ich vermute mal, dass der Gemeindepräsident das nicht zulassen wird. Ist das seine Geliebte? Sieht doch ganz danach aus. Schon möglich. Naja, ist ja egal, Maloney. Ich bin hier nicht im Dienst. Ich lasse mir meine Urlaubstage nicht vermiesen. Ich gehe jetzt auf die Loipe. Und wehe, Sie legen mir da eine Leiche in den Weg, Maloney. Er stapfte weg und ich ging mit Schildknecht und der jungen Frau in das nach Rauch riechende Haus des Gemeindepräsidenten. Alles halb so wild. Eines der Zimmer und das Treppenhaus sind verkohlt und natürlich steht jetzt alles unter Wasser. Aber Hauptsache, dir ist nichts passiert, Goldie. Ich brauche dringend ein heißes Bad, sonst erkälte ich mich noch. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Haben Sie jemanden gesehen, bevor der Brand ausbrach? Nein, ich schlief oben im Bett. Ich wartete auf... Naja, vielleicht sollte ich jetzt gehen. Ja, schon gut. Sie hat auf mich gewartet, Maloney. Sie sind nicht verheiratet, Herr Schildknecht. Doch, das ist er. Ja, hallo, Esther. Alles in Ordnung. Dein Schmuck ist ein wenig geräuchert worden, sonst ist alles okay. Wo waren Sie, als der Brand ausbrach? Wer ist dieser Mann? Ein Privatdetektiv. Ich habe ihn engagiert, um die Brandstiftungen aufzuklären. Ja, das wird doch langsam Zeit. Darf ich mir jetzt vielleicht etwas anziehen? Oh, hat dir mein Mann diese Woche noch nichts zum Anziehen gekauft? Ich bitte dich, Esther. Wir haben uns doch vorgenommen, in Würde miteinander umzugehen. Ach, der Scheißliberalismus geht mir auf den Keks. Weshalb sagt ihr euch nicht einfach mal eure Meinung? Sag doch deiner Frau, dass du Schweißausbrüche kriegst, wenn du nur schon an sie denkst. Ja, und sie kriegt vermutlich Bauchkrämpfe, wenn sie deinen Namen in der Zeitung liest. Och, ihr seid doch 2 Feiglinge. Und dann dieses ständige Gerede von Würde und so. Du hast doch deine Würde verloren, als du in die Politik eingestiegen bist. Naja, falls du überhaupt mal eine hattest. Ich bitte dich. Wir haben abgemacht, dass du nur so zu mir redest, wenn wir unter uns sind. Das ist wieder typisch. Lässt sich von der Kleinen fertig machen und tobt sich dafür dann im Gemeinderat aus. Ich brauchte dringend frische Luft. Draußen war es noch ein paar Grad kälter geworden. In der Ferne sah ich einen großen Eiszapfen. Ich vermutete, dass das der Polizist war, der noch immer seine Loipe suchte. Während ich mir so meine Gedanken machte, erschien Frau Schildknecht. Sie war nicht allein. Ein junger Mann begleitete sie. Das ist Kevin, der beste Coiffeur in unserer Gemeinde. Interessant. Ist er etwa Ihr Alibi? Was soll ich sein? Hast du jemanden umgebracht, Esther? Nein, nein, er meint den Brand. Sie glauben, dass ich das Haus meines Mannes angezündet habe? Wieso nicht? Eifersucht oder Rache sind immer gute Motive. Eifersucht? Sie spinnen wohl. Esther würde nie im Leben zurück zu ihrem Mann gehen. Da hast du allerdings recht, Goldlöckchen. Ach, ich glaube, ich brauche dringend eine Massage, eine Kopfmassage. Sie verstehen? Na dann viel Vergnügen. Offenbar habe ich einiges verpasst in all den Jahren, in denen ich in der Stadt lebte. Und ob Sie etwas verpasst haben, Esther zum Beispiel... Ist sie nicht toll? Ich stapfte durch den Schnee und machte mich auf die Suche nach einem Ort, in dem es mindestens 30 Grad wärmer war und in dem es auch was Flüssiges zu kaufen gab. Ich irrte etwa eine Stunde in der Gegend herum, bis ich auf einen völlig durchfrorenen Mann stieß, der mit letzter Kraft seine Skis durch die Gegend trug. Schrecklich, diese Kälte. Maloney... Sie haben nicht zufällig die Loipe gesehen. Die muss nämlich irgendwo in der Nähe sein. Ich sehe bloß noch Eiskristalle. Und wenn das so weitergeht, wird mein Auge gleich einfrieren. Sehen Sie mal da hinten, Maloney. Da brennt es schon wieder. Dann nichts wie hin. Das wärmt wenigstens auf. Da kommt jemand auf uns zu. Du gütiger Himmel. Die ist ja praktisch nackt. Macht man das auf dem Land immer so? Ich meine... Joggen in Unterhosen? Was da auf uns zukam, war tatsächlich etwas ganz Besonderes. Es war die schöne Sandra, die offenbar noch nicht dazu gekommen war, sich etwas Richtiges anzuziehen. Sie kam aus dem Haus gerannt, das brannte. Offenbar war das ein Hobby von ihr, brennende Häuser zu verlassen. Hilfe! Hilfe, da drin liegt ein Toter! Kuno ist tot. Ja, man muss ihm helfen, schnell. Also, entweder ist er tot oder dann muss man ihm helfen. Kann ich Ihnen meinen Mantel anbieten, junge Frau? Ach, es ist grauenhaft. Jemand hat Kuno getötet. Und wer ist dieser Kuno? Der Dorfmetzger. Ein lieber Kerl. Jemand hat ihn umgebracht. Das ist aber nicht nett. Maloney, ja. Ich mag keine Leichen im Urlaub. Er war drauf und dran, in den Schnee zu heulen. Ich stapfte drauf los und näherte mich dem Haus, das lichterloh brannte. Die Feuerwehr traf nun ebenfalls am Brandort ein. Offenbar gab es in Grünwil für unser Eins noch eine Menge zu erledigen. Bei dem Toten handelte es sich um den Dorfmetzger Kuno Bottmar. Er war erschlagen worden. Die schöne Sandra beruhigte sich langsam und jemand hatte ihr in der Zwischenzeit auch wieder ein paar Kleider besorgt. Der Polizist stand noch immer mit seinen Skiern herum. Er sah nachdenklich aus. Es ist doch merkwürdig, dass es immer da brennt, wo sich die junge Frau aufhält. Finden Sie das nicht auch merkwürdig, Maloney? Sie glauben, dass ein verschmähter Liebhaber der Täter sein könnte. Wissen Sie, hier auf dem Land, da spricht sich doch alles herum. Jeder kennt jeden. Und da weiß auch jeder, wer mit wem. Sie verstehen, Maloney? Dann müssen wir also nur die ehemaligen Liebhaber dieser Sandra ausfindig machen. Vielleicht arbeitet einer von ihnen bei der Feuerwehr. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand ganz einfach zu kalt hatte hier im Dorf und deshalb immer wieder ein Haus anzündet. Interessante Theorie. Finden Sie nicht, Maloney? Ich nickte anerkennend und machte mich dann aus dem Schnee. Im Haus des Gemeindepräsidenten fand ich die schöne Sandra. Sie hatte in der Zwischenzeit ein Bad genommen und sah so lecker aus wie eine ganze Dessertplatte. Ich fragte sie nach ihren Liebhabern. Und weshalb interessiert Sie das? Haben Sie auch Ambitionen? Danke, aber bei Ihnen muss man immer damit rechnen, dass einem das Bett unter dem Rücken wegbrennt. Ist Kuno ermordet worden? Sieht ganz danach aus. Sie müssen mir ja nicht alle Ihre Liebhaber aufzählen. Es genügt, wenn Sie sie auf einen Zettel schreiben. Na ja, also gut. Aber das bleibt unter uns. Genügen diejenigen der letzten 2 Jahre? Naja, sonst wird es schwierig. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Sie gab sich große Mühe und kritzelte einen Namen nach dem anderen aufs Papier. Es kam eine ziemlich lange Liste zusammen. Ich nahm den Bogen Papier und ging damit einen Stock tiefer zu Herrn Schildknecht, der gerade über einigen Akten brütete. Es sieht nicht gut aus, nicht wahr, Maloney? Die Brände sind das eine, aber jetzt auch noch dieser Mord. Wenn das so weitergeht, muss ich zurücktreten. Noch ist es nicht so weit. Ich nehme an, dass Sie wussten, wie viele Liebhaber Ihre Sandra neben Ihnen noch hatte. Das ist doch ganz normal. Ich habe Sandra vor 4 Jahren bei mir aufgenommen. Sie hatte es nicht leicht im Leben. Im Kindergarten wollte nie jemand mit ihr spielen. Auch später in der Schule blieb sie meistens allein. Ihr Vater hat sie täglich gezwungen, die Sportsendungen am Fernsehen anzuschauen. Und einmal musste sie sich sogar mit einem Sportreporter ausgehen. Das ist allerdings sehr hart. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Auch du hast dich zu wenig um sie gekümmert. Ich kümmere mich mit großer Intensität um Kevin. Ist das Ihr Liebhaber? Ja. Auch er hat es schwer gehabt im Leben. Sein Vater starb im Militärdienst. Er erstickte an einem Militärbiskuit. Seither hat Kevin Schluckbeschwerden. Aber jetzt hat er mich. Sandra hatte leider nie das Glück, dass sich jemand wirklich um sie gekümmert hat. Wissen Sie, um die Seele. Ich meine, um den Rest haben sich alle Männer ausgiebig gekümmert. Nur der Herr Pfarrer hat sich wirklich um sie gekümmert. Schade, dass er weggezogen ist. Quatsch, Esther. Er hat sich nur so intensiv um Sandra gekümmert, weil er länger als alle anderen hatte, um bei ihr zu landen. Moment mal, der Pfarrer war auch hinter Sandra her. Eigentlich war er kein Pfarrer. Es haben ihn nur alle so genannt. Er war so eine Art Hobbyseelsorge. Sein Ziel war es, eine Art Sekte zu gründen. Aber er fand nie mehr als 2 Anhänger und davon kann kein Guru leben. Ich ließ mir die neue Adresse dieses seltsamen Pfarrers geben. Er lebte 2 Dörfer weiter und als ich dort ankam und mich nach ihm erkundigte, war die häufigste Reaktion schallendes Gelächter. Offenbar war der Seelsorger auch in seiner neuen Gemeinde nicht gerade erfolgreich im Akquirieren neuer Seelen für seine ganz private Kirche. Er empfing mich in einer spärlich eingerichteten 3-Zimmer-Wohnung. Was wollen Sie von mir? Sie sind nicht aus dem Dorf, nicht wahr? Ich bin hergekommen, um Ihnen die Schrift zu überreichen. Die heilige Schrift? Was soll das? Ganz so heilig ist sie nicht. Hier. Das ist eine Liste von Liebhabern der schönen Sandra, Sie erinnern sich. Bei fast allen diesen Liebhabern hat es in den vergangenen Monaten gebrannt. Na und? Was hab ich damit zu tun? Sehr viel, Sie falscher Pfarrer. Sie wären auch gerne in Sandras Schoß gelandet, aber sie hat sie verschmäht, nicht wahr? Das ist Blödsinn. Ich hätte sie sofort haben können, aber ich wollte sie nicht. Ich wollte, dass ihr endlich bewusst wird, wie sie ihr Leben verschwendet. Ich wollte, dass ihr ein Licht aufgeht. Und da haben sie ein wenig nachgeholfen und viele große Lichter für die kleine Sandra angezündet. Weshalb aber haben sie den Metzger getötet? Das war Notwehr. Er hat mich überrascht und er wollte mich erwürgen. Der Kerl war stark wie ein Bär, ein gottloser Geselle. Ich hatte doch nur Gutes im Sinn. Eine neue Gemeinde wollte ich gründen und Sandra zur heiligen Sandra erheben. Mehr wollte ich nicht. Der Mann war wieder mal ein typisches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn männliche Hormone zur falschen Zeit und in die falsche Richtung ausgeschüttet werden. Er steigerte sich noch ein wenig in seinem religiösen Wahn, bis ich ihm meine Rechte und das Kind platzierte. Dann kehrte er artig auf die Erde zurück. So geht das.